включим еще раз Римлянам 14 главу, 17 стих. Lass uns noch mal einschalten, Römer 14, 17. И то, что мы читали в прошлое воскресенье. Das ist das, was wir letzten Sonntag gelesen haben. Царствие Божие не пища и питье. Das Reich Gottes ist nicht Essen und nicht Trinken. Знаешь? Weißt du das? Что это не еда и не пища. Dass es kein Essen und kein Trinken ist. Здорово, если ты сегодня постишься. Und es ist toll, wenn du heute fastest. Я пощусь сегодня. Also ich faste heute. Это супер. Und das ist super. Это хорошая тренировка. Das ist ein guter Training. Halleluja. Halleluja. Для духа. Für deinen Geist. Пост. Скажи пост. Fasten. Fasten. Sag fasten. Fasten. Fasten. Слышишь? Hörst okay. du? Okay. Пост. Царствие Божие не пища и питье. Also Reich Gottes ist nicht das Essen und nicht das Trinken. И это хорошо. Und das ist gut. Потому что Царствие Божие это праведность, мир и радость. Denn das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude. Во Святом Духе. Im Heiligen Geist. Знаете, у людей мира. Wisst ihr, bei den Menschen in der Welt. У них Царствие ешь, пей, веселись. Bei denen ist das Reich Essen, Trinken und sich Vergnügen. Когда пожрал, можно и потанцевать. Also wenn man ein bisschen was gefuttert hat, dann kann man auch ein bisschen tanzen. Ешь, пей, веселись, ибо завтра умрем. Вот такая философия. Also trinke, trinke, esse und vergnüge dich, denn morgen kannst du sterben. So ist so eine Philosophie haben die. Хожу на работу, чтобы пожрать. Also ich gehe in die Arbeit, damit ich zum Fressen hab. Пожрать надо, чтобы веселиться. Und ich muss fressen, damit ich мich vergnügen kann. И когда-нибудь умру. Und irgendwann einmal sterbe ich. Что, какой смысл еще, кроме этих трех? Was für einen Sinn hat das dann sonst, außer diesen drei Dingen? А Павел называет другую Троицу. Aber der Paulus nennt hier eine andere Dreieinigkeit. Он говорит о Царстве Божьем. Der sagt hier, der spricht hier über das Reich Gottes. Праведность. Der sagt über die Gerechtigkeit. Праведность. Gerechtigkeit. Мы говорили в прошлое воскресенье о праведности. Und wir haben letzten Sonntag über die Gerechtigkeit geredet. Какая важная вещь, праведность. Das ist so eine wichtige Sache, die Gerechtigkeit. Ты ничего не боишься. Du hast keine Angst Ты von nichts. Смелый, как лев. Du bist mutig wie ein Löwe. Ты не боишься ни смерти. Du hast Angst wieder vom Tod. Никаких людей. Keine Menschen. Конечно, ты не боишься бесов и дьявола. Natürlich hast du auch keine Angst vom Teufel und von den Dämonen. И ты не боишься Бога. Und du hast auch keine Angst vor Gott. Потому что ты любишь его. Denn du liebst ihn. А любовь изгоняет страх. Und die Liebe treibt die Furcht aus. Поэтому ты не боишься Бога. Deswegen hast du keine Angst vor Gott. А любишь его. Sondern du liebst ihn. Ты не боишься суд также. Du hast auch keine Angst vom Gericht. Ты ждешь суда. Du wartest sogar и auf das Gericht. Хочешь быть на суде. Und du willst auf dem Gericht sein. Потому что там есть награда для тебя. Denn dort gibt es eine Belohnung für dich. Это называется праведность. Und das heißt Gerechtigkeit. Oh, это дар. Das ist ein, wow. Das ist ein Geschenk. А второе слово, которое Павел называет мир. Und das zweite Wort, was Paulus nennt, ist die Friede. Peace. Ist das, скажи мир. Das Frieden. Der Frieden. Frieden. Der Frieden. Скажи мир. Sag mit mir Frieden. Peace, кому понятнее, okay? Also wenn das jemand auf Englisch besteht, also Peace. Мир – это не подарок. Also der Frieden ist kein Geschenk. Эй, за мир надо бороться. Denn für den Frieden muss man kämpfen. Мир надо достигать. Und den Frieden muss man erreichen, ringen. Слово еще по-другому называется покой. Und das Wort heißt auch anders genannt noch oder bezeichnet Ruhe. Ruhe, ага. И вот это достигается усилием. Und das wird erreicht durch Mühen, also durch Anstrengung. И дьявол, он пытается разрушить наш мир. Und der Teufel versucht unsere Ruhe, unseren Frieden zu zerstören. Иногда у тебя случается какая-то авария. Manchmal passiert bei dir irgendein Unfall. Что-то сломалось, машина. Oder irgendwas ist kaputt an deinem Auto. И ты начинаешь переживать. Und du fängst dir an, viele Sorgen zu machen. Или с домом твоим что-то произошло. Oder zu Hause ist dir was passiert. Или со здоровьем твоим. Oder mit deiner Gesundheit. Знаешь, дьявола не интересует ни машина, ни дом, ни твое здоровье. Weißt du, den Teufel interessiert weder dein Auto, noch deine Gesundheit, noch dein Zuhause. Иногда мы думаем, ах, сатана! Manchmal denken wir, hi, der Teufel. Hi, как ты сказал? Hi, der Teufel. Also, hey, hi, sagt man so. Hi, der Teufel. Amen. Hey, hey, Satana. Какой ты злой. Hey, Satan, du bist so böse. Сатана не интересуется твоей машиной, не интересуется твоим здоровьем, не интересуется твоим домом. Aber dem Teufel ist es egal, deine Wohnung, deine Gesundheit und deine Arbeit, was halt für dich wichtig ist. Он интересуется твоим разумом. Ihn interessiert dein Verstand. Okay. Okay. И если там он уже смог что-то навести свой бардак, тогда все классно. Und wenn er geschafft hat, dort in deinem Verstand ein Chaos einzurichten oder zu verrichten, dann ist alles schlecht. И поэтому он использует машину, дом, здоровье. Deswegen benutzt er auch das Auto, die Gesundheit, das dein Zuhause. Чтобы проникнуть в твой разум. Um in deinen Verstand einzudringen, лишить, zu können. Лишить тебя покоя. Und dir die Ruhe zu nehmen. Okay, вот тогда он сделал свою работу. Und dann hat seine Arbeit gut getan. И если твой покой покоится на этих вещах, Und wenn deine Ruhe auf diesen Sachen beruht, на этих машинах, домах и прочее, also auf diesen Autos, auf Häuser und was sonst noch was in deinem Leben wichtig ist, дьявол балуется этими вещами, dann spielt der Teufel mit diesen Dingen, чтобы лишить тебя покоя, um dir die Ruhe zu nehmen. Если ты оторвался от этих вещей, aber wenn du dich losgesagt hast oder losgelassen hast, diese Dinge, тогда и дьявола не интересуют эти вещи. Dann interessieren den Teufel auch diese Dinge nicht. Ты слышишь? Hörst du? Amen. Amen. И однажды Самсон был такой герой. Und es gab mal einen Helden, der Samson. Simpson. Simpson. Ага. И дьявол, он исследовал, что же, в чем кроется его покой. Und der Teufel untersuchte, wo ist denn seine Ruhe? И он устроил великое расследование. Und hat eine große Untersuchung eingeleitet. Кто или что, что влияет на Самсона? Also wer oder was hat Einfluss auf Samson? Кроется ли твой покой сегодня в каких-то вещах? Also ist irgendwo deine Ruhe abhängig von bestimmten Dingen? Может быть, твой покой кроется в каких-то вещах или даже в людях? Vielleicht ist deine Ruhe ab von irgendwelchen Menschen oder Sachen ab. Oh, если у меня есть работа, все классно. Нет, also работы, wenn ich все, einen Job habe, dann плохо. Ist alles klasse, aber wenn ich keins habe, dann ist alles schlecht. Ну, тогда неудивительно, если ты потеряешь работу. Dann ist es, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du deinen Job verlierst. Потому что дьявол будет баловаться этими вещами. Denn der Teufel wird mit diesen Dingen spielen. И если твой покой кроется в твоих детях. Und wenn deine Ruhe von deinen Kindern abhängt. А дьявол будет баловаться детьми. Dann wird der Teufel mit deinen Kindern spielen. И покой — это слово, оно очень классное. Und die Ruhe ist ein sehr tolles Wort. И где рождается этот покой? Und wo kommt diese Ruhe zur Welt, oder? Люди говорят: дайте мне покой, я поехал в отпуск. Also die Menschen sagen oftmals: gib mir Ruhe, ich fahre jetzt in Urlaub. Я лежу там в спа и будет покой. Also ich liege dort entspannt einfach rum und dann bekomme ich Ruhe. Но это не покой. Aber das ist keine Ruhe. Okay, это что-то другое. Das ist was anderes. И у нас бывают драмы в жизни. Und wir haben manchmal dramatische Dinge in unserem Leben. Врачи сказали, у тебя опухоль. Also die Ärzte sagen zu dir, du hast einen Geschwulst. Или ты получил письмо с финансамта, и там счет такой. Oder du hast einen Brief bekommen vom Finanzamt und da ist so eine hohe Rechnung. Или твои дети чудят. Oder deine Kinder machen Blödsinn. Или коллеги сплетничают про тебя. Oder deine Arbeitskollegen lästern über dich. И в школе у тебя неприятности. In der Schule hast du Probleme. И это все может быть, это нормальные вещи. Und all das kann passieren, das sind normale Dinge. Но если ты реагируешь на эти внешние раздражители. Aber wenn du auf diese äußerlichen Reizungen reagierst. Тогда ты плотской христианин. Dann bist du ein fleischlicher Christ. Amen. Amen. И Бог хочет дать нам сумасшедший покой. Und Gott möchte uns einen wirklichen unglaubliche Ruhe geben, который выше этих обстоятельств. Das höher als diese Umstände ist. И выше того, что в разуме происходит. Und höher als überhaupt in deinem Verstand, was vorgeht. И Филиппийцам 4:7 говорится. Und in Philippa 4:7 wird gesprochen. Давай посмотрим. Lass uns das mal ansehen. Павел говорит, что нужно делать. Der Paulus sagt, was wir tun sollen hier. И он говорит, этот мир Божий, который превыше всякого ума. Und er sagt, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Allen Verstand, даже самый умный Verstand. Also auch den klügsten Verstand. Мир Божий выше этого. Und Friede Gottes ist höher als das. И он соблюдает твои мысли. Und er bewahrt deine Gedanken. Во Христе Иисусе. In Christus Jesus. Wow. Wow. А до этого он говорит. До und этого, davor sagt er. Давай поаплодируем Господу. Ja, lass uns einen Applaus schenken unserem Herrn. Amen. А до этого он рассказывает, что нам нужно мыслить уже в правильном направлении. Und davor erzählte, dass wir sogar schon vorher in der richtigen Richtung denken sollen. Если хочешь мира, also wenn du Ruhe willst, контролируй свой чердак. Dann kontrolliere mal dein Schädel da oben. Да, там, что там происходит, процесс. Also was da oben passiert, was für Prozesse dort ablaufen. Будешь мыслить негативное, будешь беспокоиться. Dann wirst du negativ denken, dann wirst du auch dir immer Sorgen machen. Amen. Amen. Будешь осуждать кого-то, дьявол уже там поселился у тебя. Also dann wirst du jemanden verurteilen, dann heißt das, dass der Teufel schon dort wohnt. И там будет партия дьявола. Und dann macht er Party dort. Ага, и у тебя не будет никогда покоя. Und du wirst niemals Ruhe haben. Но когда ты мыслишь о добром, о чистом, aber wenn du über das Reine, über das Gute nachdenkst, приходит мир Божий, dann kommt der Friede Gottes, который выше всякого ума, der höher ist als jeder Verstand. И ты уже как будто сошел с ума. Und es scheint so, als ob du verrückt geworden bist. Для других людей. Also für andere Menschen. Потому что у тебя вокруг вроде бури, катастрофы какие-то там, бури, штормы. Denn irgendwie schaut so aus, als du, also nicht irgendwie schaut so aus, also du hast Stürme, es ist, du hast Stürme, aha. Du hast Probleme und Schwierigkeiten, aber du bist ruhig. И сел, и поешь. Aber du setzt dich hin und singst. Ты поешь Господу. Du singst dem Herrn. Это не интересует. Also das interessiert dich gar nicht. Komm und lobe den Herrn. Amen. Amen. И люди думают, совсем уже спятил. Und die Menschen denken, der ist total verrückt geworden. Amen. Amen. Спятил в вашем понимании, да. Also nach deren Meinung, ja, ist verrückt geworden. Мир выше ума. Denn Мир Божий выше. Also der Friede Gottes ist höher als der Verstand. Ага, и дьявол тебе пытается такую драму создать. Und der Teufel versucht so eine Drama zu schaffen bei dir. И если ты тоже такой. Und wenn du auch so bist. Такой нервный. Also so nervös und so hektisch und hippelig. Ты плотской христианин. Dann bist du ein fleischlicher Christ. А если дьявол тебе делает такой. Aber wenn der Teufel so bei dir macht. А у тебя внутри. Аллилуйя. Aber bei dir. Aber du innerlich singst Halleluja, der Herr. Слава тебе. Все, у тебя отрыв. Ehre sei dir, Herr. У тебя отрыв от реальности. Амен. Dann bist du dann отрыв от реальности. Also dann bist du ab von der Realität. Abgeschnitten. Amen. Эта реальность на тебя не влияет. Also diese Realität hat keinen Einfluss mehr auf dich. Мир Божий пришел. Dann kommt der Friede Gottes. И этот мир, который внутри тебя, und diese Friede Gottes, was in dir ist, вдруг меняет реальность. Der verändert die Realität um dich herum. Wow. Wow. Вот это разница. Und das ist der Unterschied. Когда мир внутри тебя, wenn der Friede Gottes in dir ist, успокаивает шторм. Das beruhigt den Sturm. Halleluja. Halleluja. Jesus умел спать во время шторма. Also Jesus konnte während dem Sturm schlafen. Слышите? Hört ihr das? Он спал. Also er schlief. Ученики орали. Die Schüler schrien. Ученики. Also die Schüler, also die Jünger. Jünger. Они орали, а Иисус спал. Also sie schrien wie verrückt, aber der Jesus schlief. И представьте, это была лодка. Und könnt ihr, stellt euch vor, das war so ein Boot. Буря, вверх, вниз. Also Sturm nach oben, нах unten hat es geworfen. Он не лежал на лайнере. Also er lag nicht auf dem großen Schiff, auf deinem schönen Schiff. Royal Caribbean. Also auf so einem Königsschiff. Oder? Когда там Шторм, ничего не чувствуешь. Denn wenn dort Sturm, dann fühlst du gar nicht auf diesem Schiff. Es war bloß ein kleines Boot. Ее кидало во все стороны. Also sie wurde hin und her geschmissen. Он спал. Aber er schlief. Он храпел. Er hat sogar geschnarcht. Ученики вынуждены были его толкать. Und die Jünger sind gezwungen gewesen, ihn aufzuwecken. Hey, учитель! Hey, Meister! Ты что спишь? Was schläfst du? Ты что не видишь ничего? Siehst du gar nichts? Он говорит, у меня покой, ребята. Aber er sagt, ich habe Ruhe im Herzen, mein Lieben. Говорит, что вы нервничаете, маловерные? Und er sagt, was seid ihr so nervös? Расслабьтесь. Also entspannt euch. Entspann dich. Okay, bleib locker. Bleib locker. Oh, Halleluja. Halleluja. И ты тогда выходишь и говоришь, эй, успокойся, мир приходит. Und dann kommst du raus und sagst, hey, beruhig dich, es ist Friede Gottes, мир. Sei mit Amen. Dir. Amen. Amen. Это Бог дает. Das gibt Gott. Он не обещал тебя избавить от шторма. Also hat nicht versprochen, dich vom Sturm zu erlösen. Слышишь? Hörst du? Но он обещал тебе дать покой во время Aber шторма. Aber er versprach, dir während dem Sturm die Ruhe zu geben. Okay, это то, о чем мы и хотим сегодня говорить. Okay, und das ist genau das, wovon wir heute sprechen wollen. Да, тебе не надо молиться, чтобы у тебя был ну, вот, в жизни в полный штиль. Also du brauchst nicht beten, dass in deinem Leben eine vollkommene Stille herrscht. Чтобы у тебя был штиль во всем. Dass bei dir überall Stille herrscht. И ты знаешь, ты тогда заснешь. Aber weißt du, dann schläfst du ein. Вечные. Für immer. In die Ewigkeit. И тебя уже никто не вытащит. Und keiner wird dich rausbringen können. Нет, поэтому Nein. Господь даст шторм. Deswegen wird der Herr einen Sturm geben. Твою жизнь. In dein Leben. Да, и мы нуждаемся иногда в этом шторме. Und manchmal brauchen wir diesen Sturm. Европа будет иметь шторм скоро. Und die Europa wird bald die Stürme Amen. Bekommen. Amen. Amen. Эй, Бог еще не забыл Европу. Gott hat noch die Europa noch nicht vergessen. И он будет ее немножко пробуждать. Und er wird sie ein wenig erwecken. Erschüttern. Halleluja. Ага. И в твоей жизни будут штормы. Und in deinem Leben werden Stürme sein. Я вот смотрю, некоторые такие уже чуть-чуть приснувшие, заснувшие. Also ich schaue auf manche und die sind schon ein wenig eingeschlafen. Я поздравляю тебя, скоро придет шторм в твою жизнь. Also ich gratuliere dir, bald kommt ein Sturm in dein Leben да. Hinein. Так что лучше не спи. Also es ist besser, wenn du nicht schläfst. Потому что Бог любит тебя настолько. Denn Gott liebt dich so sehr, что он разбудит тебя, dass er dich aufwecken wird, если это нужно. Wenn es nötig ist. Amen. Amen. Но когда приходит шторм, aber wenn der Sturm kommt, вот тогда проявляется, веришь ты или не веришь. Dann erst zeigt sich, ob du glaubst oder nicht glaubst. Я остаюсь в покое. Also ich bleibe in dieser Ruhe. Я стараюсь сохранять мир. Also ich versuche, diesen Frieden zu behalten. Я иду к Богу. Ich gehe zu Gott. Написано, сблизься с ним и будешь спокоен. Steht geschrieben, du sollst ihm nahe kommen, dann wirst du Frieden haben вот und ним, Ruhe haben. С ним есть покой. Also mit ihm hast du Ruhe. Чем ближе к нему, тем also больше je näher покой. Zu ihm, desto mehr hast du Ruhe. И поэтому Адам потерял покой, когда он согрешил. Deswegen hat Adam auch seine Ruhe verloren, als gesündigt hat. Он бежал в кусты. Also lief in die Büsche hinein. И убоялся. Und hat Angst bekommen. И Бог говорит, Адам, где ты? Und Gott sagt, Adam, wo bist du? Я тебя ждал. Ich habe auf dich gewartet. Где тебя ждет Бог? Wo wartet auf dich Gott? В покое. In Ruhe. В праведности. In der Gerechtigkeit. И в радости. Und auch in der Freude. Там есть встреча. Dort ist das Treffen mit Gott. С Богом. Mit Gott. В мире. In Frieden. В праведности. In der Gerechtigkeit. И в радости. Und in der Freude. Если ты теряешь мир с Богом. Wenn du den Frieden mit Gott verlierst. Что надо делать? Was muss man dann tun? Сидеть в кустах. Sollte man in den Büschen sich verstecken? Пусть Бог сам идет ко мне в Ach, кусты. Gott soll selber zu mir kommen in die Büsche. Никогда. Niemals. Иди, беги к Богу. Also geh und renn zu Gott. Из своих кустов. Aus deinen Büschen. Amen. Amen. И там ты выяснишь все, что надо. Und dort wirst du alles klären, was nötig ist. Если я теряю мир с Богом. Also wenn ich Frieden mit Gott verliere. В сердце своем. Also in meinem Herzen. Я иду, закрываю дверь. Dann gehe und mach die Tür hinter mir zu. Und dann fange ich an zu beten. Und ich bete, solange es nötig ist. Halbe Stunde, Stunde. Also ich bete. Und ich stelle Gott Fragen. Und ich versuche, mich im Gebet zu beruhigen. Wenn ich Frieden mit einem Menschen verliere, dann gehe ich zum Menschen. Ich stelle diesen Menschen Fragen. Ich versuche zu verstehen, wie und was. Denn ich möchte diesen Frieden wiederherstellen. Weißt du, die Bibel sagt, sucht nach Frieden und strebt danach. Suche den Frieden. Das ist 1. Petrus 3,11. Конкретные два слова здесь. Das sind konkrete zwei Wörter. Ищи. Also suche den Frieden. Suche und jage. Und jage ihm nach. Скажи со мной вот слово. Sag mit mir zusammen suche. Laut. Громко. Suche. Laut. Und jage. Wow, это два сильных слова. Das sind zwei starke Wörter. Suchen. Suche. Где он? Wo ist er? Und jage, das bedeutet, du rennst zu ihm. Also du darfst nicht sitzen bleiben, wenn du den Frieden verloren hast. Amen. Du musst etwas tun. Also danach streben. Wir verlieren sehr leicht den Frieden zwischen den Menschen. Also wir verlieren leicht diesen Frieden. Irgendwas unvorsichtig gesagt oder irgendwas Falsches gesagt und plötzlich ist kein Frieden mehr unter euch. И ты уверен, что уже нет смысла его искать. Und du bist dir sicher, dass es keinen Sinn mehr hat, danach zu suchen. А чего, пусть сам виноват, идет ко мне. Naja, was soll ich tun? Er selber schuld, er soll selber zu mir kommen. Hey, это как раз неправильно. Und genau das ist falsch. Если ты христианин, wenn du ein Christ bist, ты обязан, dann bist du verpflichtet, искать и стремиться к миру. Den Frieden zu suchen und danach zu streben. Amen. Amen. Ты обязан, du bist verpflichtet, selbst selber zu gehen und selber zu suchen. Und der Petrus erklärt hier, wenn du dein Leben liebst, wenn du das Leben liebst, liebt jemand von euch das Leben? И говорит, если хочешь видеть добрые дни, wenn du gute Tage sehen willst, тогда удерживай язык от зла, dann bewahre deine Zunge vor Bösem, ищи мира, und suche nach dem Frieden, и стремись к нему, und jage nach ihm. Это от тебя зависит, будет ли добрая жизнь. Weißt du, es hängt von dir ab, ob dein Leben gut sein wird. Это от меня зависит, будут ли у меня добрые дни. Und es hängt von mir selber ab, ob ich gute Tage in meinem Leben haben werde. Amen. Amen. Мне надо удерживать язык от зла. Also ich muss meine Zunge vom Bösen bewahren. И искать мира. Nach dem Frieden zu suchen. Евреям 12 глава, 14 стих. Schau mal her, Hebräer 12, 14. Старайтесь иметь мир со всеми. Also jagt nach dem Frieden mit jedermann. Еще раз, он говорит, jagt nach dem Frieden. Er sagt nochmal hier, jagt nach dem Frieden. Петр говорит, и Павел говорит, одно и то же, jagt. Also Petrus und Paulus sagen dasselbe, jagt. Also renn. mit jedermann. Скажи jedermann. Sag mit jedermann. Каждый. Also, jedermann. Mit jedermann. Посмотри налево. Schau nach links. Направо. Schau nach rechts. Посмотри назад. Schau nach hinten. Вспомни у себя дома кто. Und denk nach, mit wem du zu Hause. Вспомни про своего коллегу вонючего на работе. Erinnere dich an deinen stinkenden Arbeitskollegen in der Arbeit. Вспомни своего шефа. Erinnere dich an deinen Chef. Вспомни своих детей. Denk an deine Kinder. И теперь думай. Und jetzt denke. Ищешь ты мира или нет? Suchst du nach dem Frieden oder nicht? Стремишься ли ты за этим миром? Jagst du nach dem Frieden oder nicht? И прекрати залазить в свой куст. Und hör auf, ständig hinter deinem Busch zu verstecken. Ich habe recht. Genau so ist das. Dann sitzt du dort wie ein Hühnchen. Aber ein Christ sucht nach dem Frieden. Also er rennt dorthin, von dort raus und er sucht nach Frieden. Wann hast du das letzte Mal nach dem Frieden gesucht? Wo du mal einen Konflikt hattest. Hast du den Frieden gesucht? Bist du zum Menschen gegangen? Hast du die Fragen gestellt? Wieso soll ich das machen? Und wenn du so eine Frage hast, dann bist du kein Christ. Denn die Christen suchen nach dem Frieden. Amen. Amen. Amen. Amen. Ищи мира. Suche nach dem Frieden. И будешь его иметь. Und du wirst ihn auch haben. Кто ищет, тот находит. Amen. Der sucht, der findet. Halleluja. Halleluja. И поэтому важно искать, идти, бежать. Deswegen ist es wichtig zu suchen, zu gehen und zu rennen. Эй, научись задавать людям вопрос. Эй, und lerne den Menschen die Fragen zu stellen. Ища мира. Indem du nach dem Frieden suchst. Научись задавать Богу вопрос. Und lerne Gott Fragen zu stellen. Ища с ним мира. Indem du Frieden mit ihm suchst. И Богу нравятся люди с вопросами. Und Gott gefallen die Menschen, die Fragen haben. Ученики постоянно задавали Богу вопросы. Also die Jünger stellten ständig Jesus die Fragen. И они хотели познавать его. Sie wollten ihn erkennen und kennenlernen. Хочешь ли ты познавать Бога? Willst du Gott kennenlernen? Когда ты последний раз задавал Богу вопросы? Wann hast du Gott das letzte Mal die Fragen gestellt? Знаете, мы залезаем в куст. Weißt du, wir krabbeln in unsere Büsche hinein. Und dort gibt es keine Fragen. Dort ist alles klar. Adam versteckte sich im Busch. Und er hatte keine Fragen mehr gehabt. Er wusste, dass die Frau schlecht ist. Sie hat den schlechten Apfel gegeben. Oder Banane, egal was das dort war. А плохую жену дал ему плохой Бог. Und die schlechte Ehefrau hat ihm der schlechte Gott gegeben. Все ясно. Und es ist alles klar. Абсолютно. Absolut. А жена из другого куста кричит: нет. Und die Frau schreit aus anderem Busch, sagt: nein. Это плохой змей. Das ist die schlechte Schlange. Правда, вот так мы все выяснили уже для себя. Nicht wahr? Das ist so klären wie immer alles für uns. Все ясно. Все es ist расписано. Alles klar und es ist alles gut aufgeschrieben. Чего спрашивать? Durchdacht. Wieso soll man fragen? Нам нужно быть любопытными. Wir müssen neugierig sein. Вообще, вот просто überhaupt. По натуре. Also in unserer Natur. Вот человеку кажется, что он уже все знает. Also der Mensch bildet sich ein oder denkt, dass er alles weiß. Он хочет показать, что он все знает. Oder er will zeigen, dass er alles weiß. По крайней мере. Zumindest. И поэтому вопросы задают, ну, только дети задают вопросы. Und deswegen denkt er sich, nur die Kinder stellen Fragen. Взрослые, я знаю, не знаю, не хочу also die Erwachsenen stellen keine Fragen. Это Господь говорит, слушай, задавай, я хочу Aber слушать. Der Herr sagt, hör zu, stelle deine Fragen, ich will dir zuhören. Und sei neugierig. Also aber nicht so neugierig, dass du neugierig bist, wer was im Facebook gemacht hat. Oder wer was mit wem angefreundet hat. Aber neugierig sein, was hat Gott mir versprochen? Was hat er für eine Belohnung für mich? Und der David war sehr neugierig. Und als ein kleiner Junge war, kam er. Also kam er auf dem Krieg, auf dem Feld. Случайно. Also zufällig. Попался also zufällig kam er dorthin. И он смотрит на этого верзилу, этого Голиафа. Und er schaut auf diesen riesen Goliath. такой маленький смотрит. Он so klein schaut ihn so an. А что будет тому, кто с него снимет голову? Он fragt so, was wird demjenigen zufallen, der ihm den Kopf abschneidet? Что будет этому человеку? Was wird diesem Menschen gegeben? Знаете, это такой вопрос, ну, а выгоду ищет, да? Also, schaut so aus, als ob diese Frage so ist, die nach ihrem Vorteil sucht. Что мне будет? Что also, мне? Was habe ich denn davon? И это кажется выглядит некрасиво. Also, es scheint so, als ob es nicht so schön aussieht. David хочет выгоду. Also der David möchte einen Vorteil für sich ergattern. Ай-яй-яй, Давид. Ай-яй-яй, Давид. А где же твой патриотизм? Und wo ist dein Patriotismus? Ты что, не видишь, как он поносит нас всех? Siehst du nicht, wie uns alle verschmäht? А где твоя любовь к Богу? Wo ist deine Liebe zu Gott? А Давид говорит: "Не-не-не, что будет мне, если я сниму с него голову?" Aber der David sagt: "Nein, nein, was passiert mir? Was wird mir Gutes passieren, wenn ich ihm den Kopf abschneide?" Ему говорят: "Ну, царь даст в жену тебе дочь свою." Und man sagt dann zu ihm: "Der König wird dir seine Tochter zur Frau geben." Oh, sagt der David, nicht schlecht. Сразу в Кремль попаду. Also ich werde gleich in den Kreml kommen. А что еще? Was wird mir noch Gutes passieren? Налоги платить не надо. Du wirst keine Steuern mehr zahlen. Wow, это круто. Wow, das ist echt cool. Всю жизнь не платить налоги. Also das ganze Leben keine Steuern zu zahlen. Не надо на Багамы убегать. Man soll nicht auf die Bahamas abhauen. И здесь могу не платить налоги. Ich kann auch hier keine Steuern zahlen. Halleluja. И Давид пошел к другим еще. Der David kam dann noch zu den anderen. И спрашивает тоже. Und fragt nochmal. Он еще не уверен был. Also er weiß sich immer noch nicht so ganz sicher. Надо еще раз услышать, убедиться. Also ich muss es wirklich nochmal hören und mich überzeugen. А что будет тому, кто снимет с этого парня голову? Was wird mir davon, wenn ich diesem jungen Mann den Kopf abschneide. Похоже, что он не понимал, как вот эти ребята вокруг него не хотели снять с него голову. Und anscheinend hat er nicht verstehen können, warum die Leute um ihn herum ihm den Kopf nicht abschneiden wollten. Почему пацаны не хотели дочь в жену? Also warum wollten die anderen Soldaten die Prinzessin nicht zur Frau haben? Почему они не хотят без налогов жить? Also wieso wollen sie nicht steuerfrei leben? Слишком хорошая правда здесь. Also das ist viel zu gute Wahrheit hier. Он и бесплатно может убить Голиафа, нет проблем. Also er würde auch ohne Geld den Goliath umbringen. Das Но ist kein говорят, Problem. Что за это еще что-то будет, а? Aber wenn man интересно. Sagt, dass er was davon noch bekommt, dann wird die ganze Sache interessanter. И тут старший брат вдруг взялся, откуда ни возьмись. Und plötzlich kam sein größerer Bruder von irgendwo. Эй, шпана, ты und sagt, творишь? Hey du, grüner Junge, nicht grüner Junge, sondern ein Junge. Was willst du hier? Grünschnabel, ты что Grünschnabel, ja. Was willst du hier? Нечего тебе здесь торчать. Иди быстро домой. Was willst du hier? Geh schnell nach Hause. Забыл про овец своих там. Hast du deine Schafe vergessen oder was? Он говорит, у тебя дурное сердце. Und sagt zu ihm, du hast ein dummes Herz. Ты всегда что-то хочешь, ты всегда что-то спрашиваешь. Du willst immer was, du fragst immer zu viel. И Давид говорит, ты что пристал ко мне? Aber der David sagt, was willst du von mir? Я просто спрашиваю человека. Ich frag einfach nur einen Menschen. Эй, мне нравится этот парнишка. Aber mir gefällt dieser junge Mann. И когда Давид убедился, что все правильно. Und als der David sehr sicher geworden ist, dass alles auch richtig ist. Награда расписана. Also die Belohnung ist alles richtig aufgeteilt. Ну тогда я пошел. Okay, dann gehe ich. Сделаем Голиафа. Dann machen wir den Goliath fertig. Amen. Amen. И он был человеком по сердцу Бога. Und er war der Mensch nach dem Herzen, Gottes. Amen. Он любил спрашивать. Also er liebte es zu fragen. И ученики тоже были любопытные. Und die Jünger waren auch neugierig. Они говорят: "Вот мы оставили все, Господь." Die sagten: "Herr, wir haben alles hinter uns gelassen." И последовали за тобой. Und haben dir nachgefolgt. Что нам будет? Was wird uns davon? Хороший еврейский вопрос. Das ist eine gute jüdische Frage. Что нам будет? Was werden wir davon bekommen? Петр спрашивал за всех. Also der Petrus hat für alle dann gleichgestellt die Frage. Он был любопытнее всех. Also er war der neugierigste von allen. И он так говорит, как будто он был миллионером. Und er spricht so, als ob ein Millionär war. Как будто у него там дома такой катер стоял там. So ungefähr, als ob er zu Hause so eine riesen Yacht hat. Там лодка маленькая Aber была. Da stand nur bloß ein kleines Boot. И два весла. Und zwei kleine Rüderchen. Nee, он говорит, что нам будет? Мы оставили все. Aber nein, er fragt, hey, was wird uns davon sein? Wir haben doch alles gelassen für dich, Herr. Ощущение, что у него вилла была такая. Also ein Gefühl, als ob er eine Villa hat. Jesus не повернулся и не сказал: "Ай-яй-яй-яй-яй". Aber Jesus hat sich nicht umgedreht und hat gesagt: "Ай-яй-яй-яй". Как вам не стыдно, ребята? Schämt ihr euch nicht, meine Lieben? Я за вас тут умирать собрался. Also ich habe jetzt vor, für euch zu sterben. А вы ищете выгоду? Und ihr sucht nach eurem Vorteil. Я вас из ада спас. Ich habe euch aus der Höhle gerettet. А вам не стыдно? Schämt ihr euch nicht? Да радуйтесь вообще за вечность. Hey, freut euch überhaupt, dass ihr Ewigkeit bekommt. Und es ist genug für euch. Всех, denn euch alle werden die hier umbringen. Нет. Nein. Иисусу нравится этот вопрос. Aber Jesus gefiel diese Frage. Говорит, да, да, хорошо. Und er sagt, ja, ja, okay. Und говорит, если ты оставил ради меня. Er sagt, wenn du für mich verlassen hast. И он начинает перечислять. Und dann fängt er an aufzuzählen. Дома. Häuser. Земли. Länder. Семьи. Familien. Жен, детей. Frauen, Kinder. Уже. Auch die Männer. Обещаю, гарантирую, будет во сто крат больше. Und ich verspreche dir, ich garantiere dir, dass du hundertfach zurückbekommst. Во сто крат больше. Du wirst hundertfach zurückbekommen. Здесь. Hier. И в жизни вечной. Und auch im ewigen Leben. Wow. Wow. Wow. Wow. Halleluja. Halleluja. Кто-то поверил? Hat jemand von euch daran geglaubt? Я верю в это очень Also твердо. Ich glaube sehr daran. Я люблю эту мысль. Und ich liebe überhaupt diesen Gedanken, что Бог, он воздаятель. Dass Gott ein Belohner ist. Hey, он дает награду. Dass er die Belohnung gibt. Иисус. Jesus. Он дает награду. Jesus gibt die Belohnung. Что мы оставили ради Христа? Was haben wir für Jesus zurückgelassen? Что ты оставил ради Христа? Was hast du für Jesus zurückgelassen? Грехи свои. Deine Sünden. Пьянство. Deine Trunkenheit. Курево, блуд. Unzucht, dein Rauchen. Это все твои потери? Sind das alle deine Verluste? Но поэтому и награда маленькая. Deswegen ist auch die Belohnung so wenig. А если ты реально что-то оставляешь? Aber wenn du tatsächlich was zurücklässt. Ради Иисуса. Für Jesus. Таким Иисус говорит, будет во сто крат больше. Und solchen sagt Jesus, ihr werdet hundertfach zurückbekommen. И здесь, на земле. Und hier, schon hier auf der Erde. И там. Und auch dort. Есть христиане, они не способны 100 евро оставить ради Господа. Also es gibt Christen, die sind nicht fähig 100 Euro für Jesus zu lassen. О каком же доме еще говорить? Über welches Haus soll man dann überhaupt sich unterhalten? Который надо оставить. Das man zurücklassen sollte. Если человек 100 евро не может оставить. Also wenn der Mensch die 100 Euro nicht lassen kann. Пастор, я Господа так люблю. Oh, Pastor, ich liebe Jesus so sehr. Да. Ja. А как насчет десятины? Und was ist mit dem Zehnten? А при чем здесь десятина? Was hat der Zehnte damit zu Десятина имеет самое прямое отношение к любви к Богу. Aber der Zehnte hat direkte Verbindung zu Gott, zu seiner Beziehung mit Если Gott. Ты не даешь свою десятину регулярно, Und wenn du deinen Zehnten nicht regelmäßig abgibst, ты не можешь говорить, я люблю Бога. Dann kannst du nicht sagen, ich liebe Gott. Потому что это самое малое проявление любви Dann к ist Богу. Das Mindeste, was du an Liebe gegenüber Gott zeigen kannst. Amen. И тогда не обижайся, что Бог благословляет кого-то больше тебя. Und dann brauchst du nicht beleidigt zu sein, dass Gott jemanden mehr segnet als dich. В 30, 60 и во 100 30, 60 und 100-fach. И ты смотришь, а что Бог у него такое, а у меня нет такого. Und dann schaust du den anderen und sagst, hey Gott, wieso hat er das und ich nicht? А меня что ни разу не благословил Господь? Und wieso hast du mich noch nie, kein einziges Mal gesegnet? Так все правильно. Dann ist das ist alles gerecht. Ты ничего не оставил ради Господа. Du hast nichts zurückgelassen für den Herrn. Amen. Amen. Поэтому все справедливо. Deswegen ist alles gerecht. Amen. Amen. Иисус говорит, он говорит, надо оставить кое-что. Und Jesus sagt, man muss was zurücklassen. Кое-что доказать. Man muss was beweisen. Ага, etwas beweisen. Оставил семью. Du hast deine Familie zurückgelassen. Oh, Господи, да нет, зачем? Oh Herr, nein, warum, wofür? Ну, я конечно, не буду бросать никогда. Also natürlich werde ich niemals meine Familie zurücklassen, also verlassen. Der Herr möchte auch nicht, dass wir unsere Familie verlassen. Aber er prüft dich. Bist du denn bereit? Weißt du, es gibt solche Schwestern, die sind so traurig. Ой, Господи, спасибо, oh Herr, ich danke dir, du bist für mich gestorben und du hast mich gerettet. Aber ich habe keinen Ehemann. Und die haben immer so eine laufende Zeile, wie sagt man, laufende Zeile? So eine Kopf, im Kopf. Wo ist mein Ehemann? Oh, ich würde so gerne einen Mann haben. Jesus сказал, если ты не оставил ради меня, хотя бы вот дом, там, свою муж, жену, aber Jesus sagt, wenn du wenigstens nicht das Haus, den Ehemann oder die Ehefrau zurückgelassen hast, а ты еще не имеешь, но уже не можешь оставить. Aber du besitzt es noch nicht, aber kannst schon jetzt nicht davon lassen. Не можешь даже мысль оставить. Du kannst nicht einmal den Gedanken davon lassen. Тебе дай мужа или жену, так ты вообще про Господа забудешь. Und wenn man dir Frau oder Mann gibt, dann wirst du absolut den Herrn vergessen. Вообще не нужно будет ничего. Du wirst absolut alles vergessen von ihm. Я это видел, друзья. Und ich habe das schon gesehen, meine Freunde. Amen. Amen. Эй, научись оставлять. Lerne zurückzulassen. Zu lassen. Ради Господа. Für den Herrn. Amen. Amen. Можно еще один стих высветить? Lass uns noch mal einen Bibelvers ansehen. 2. Коринфянам, 9. глава. 2. Коринфянам, 6. стих. 2. Коринфянам, 9, 6. Аллилуйя. Аллилуйя. Скажи аллилуйя. Аллилуйя. О, е. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Das aber bedenkt, wer gerglich sieht, der wird auch gerglich ernten, und wer im Segen sieht, der wird auch im Segen ernten. Мы сегодня говорим о жертвенности, о щедрости. Wir reden heute über die Großzügigkeit und über die Opferbereitschaft. Это lifestyle of Christ. Das ist der Lebensstil eines Christen. Жизненный стиль. Das ist das Leben von einem Christen. Это праведность. Das ist die Gerechtigkeit, das ist der Frieden, Freude, aber auch noch die Großzügigkeit. Großzügigkeit. Sag mit mir Großzügigkeit. Großzügigkeit. Großzügigkeit. Und der Paulus sagt hier, wer im Segen sieht, wer großzügig sieht, großzügig sieht, тот щедрый пожнет. Der wird auch großzügig ernten. Оказывается, что уже тогда были скупые христиане. Also so wie es aussieht, auch schon damals gab es geizige Christen oder kärgliche oder geizige. Друзья, вообще-то скупой христианин. Also meine Freunde, überhaupt der Geizkragen, der ein Christ ist, Geizchrist. Это пародия на Христа. Das ist eine Parodie auf Christus. Это нонсенс. Ah, das ist Nonsens. Das ist может быть в природе. Sowas ist nicht möglich in der Natur. От Христа не может произойти скупердяй. Ah, aus dem Christus kann kein Geizkragen entstehen. Но оказывается, бывает. Aber doch gibt es sowas. Бывает. Manchmal gibt es sowas. Как можно верить в Иисуса? Und wie kann man an Jesus glauben? Который умер за тебя. Der für dich gestorben ist. И оставаться скупым. Und dabei noch geizig zu bleiben. Не служить ему. Ihm nicht zu dienen. Не двигаться в своем призвании. Noch in deine Berufung zu bewegen. Не служить церкви. Der Gemeinde nicht zu dienen. И не нести свою десятину ему. Und deinen Zehnten nicht zu bringen. Это что-то необычное. Dann ist das was Ungewöhnliches. Amen. И мне это не понять вообще. Und für mich ist das absolut unverständlich. Для меня это секрет страшной тайны. Also für mich ist es ein Geheimnis von einem bösen, bösen Geheimnis. Also das ist über meinen Verstand. Aber es gab solche Menschen. Und es gibt auch immer noch solche Exemplare. Und der Paulus sagt hier nicht lange. Er sagt, Freunde, alles wird gerecht sein. Also wer gerglich sieht, der wird auch gerglich auch ernten. Der großzügig gibt, может ожидать много. Kann sehr viel erwarten. Это закон. Und das ist ein Gesetz. Это закон сеяния и жатвы. Das ist der Gesetz vom Sehen und vom Ernten. И никто его не нарушит никогда. Und keiner kann überhaupt ihn je übertreten. Нельзя рассчитывать на щедрую Beziehungsweise жатву. Übertreten schon, aber ihn nicht außer Kraft setzen. Okay. Ты не можешь рассчитывать на исцеление. Also du kannst nicht auf eine Heilung rechnen. Ты не можешь рассчитывать на финансовое благословение. Du kannst nicht auf finanziellen Segen rechnen. Ты не можешь рассчитывать на Божью защиту в своих сферах жизни. Du kannst nicht mit Gottes seinem Segen in allen Sphären deines Lebens rechnen. Ты не можешь рассчитывать на ангелов. Du kannst nicht auf die Engel rechnen. Ты слышишь? Mit Engel rechnen, да, hast du? Уже все справедливо. Denn alles ist gerecht. И не завидуй тому, у кого щедрый урожай сегодня. Und sei nicht neidisch auf den, der heute ein großzügige Ernte einsammelt. Сели. Weil sie vorher gesät haben. Сели, не так, как ты сел. Und sie haben nicht so gesät, wie du gesät поэтому hast. Все нормально. Deswegen ist alles gut. Alles ist gerecht. Amen. Amen. Und wisst ihr, eine normale Charaktereigenschaft von einem Christen ist Großzügigkeit. Großzügigkeit. Großzügigkeit. Also Großzügigkeit auf gute Werke. Also man muss dich nicht lange überreden, irgendwas zu staubsaugen oder sonst was zu machen. Man braucht dich nicht zu überreden, was zu kehren hier. Natürlich, kein Problem, natürlich mache ich das. Wisst ihr, also in meinem Inneren, in meinem Herzen bin ich stolz auf solche Brüder und Schwestern, die bei uns in der Gemeinde sind. So ungefähr 5 bis 8 Jahre schon ein Mann, ein hochbetagter Mann. Also er tut jede Woche hier Staubsaugen. Jede Woche. Er kommt und staubsaugt hier. Egal welches Wetter oder welche Laune er hat. Er kommt, er macht seine Arbeit und stellt keine Fragen. Man kann sich auf ihn verlassen. Amen, man kann sich auf ihn verlassen. Auch wenn er krank ist, ist er hier. Verstehst du? Und das ist eine Großzügigkeit. Das ist großzügig. Das sind gute Werke. Also großzügig auf gute Worte. Also gute Worte sagen. Also sag 100 Mal am Tag Danke. Amen. Das ist ein gutes Wort, nicht wahr? Das ist ein großzügiges Wort. Es gibt solche geizige Christen. Aus denen kannst du nichts rausziehen, weder Danke noch Entschuldigung noch sonst was Gutes. Die haben auch so ein Gebet, was ziemlich geizig ist. Отче, Halleluja. Vater, Halleluja. Amen. Amen. Хорошая молитва. Das ist ein gutes Gebet. Сберег все свое здоровье. Also er hat alle seine Gesundheit gespart. Все свои силы, эмоции. Alle seine Emotionen, alle seine Kräfte hat er gespart. Это скупой человек. Das ist ein geiziger Mensch. Надо быть щедрым. Man soll großzügig sein. И на эмоции щедрым. Und auch auf Emotionen großzügig sein. Du sollst geben und bewege was in dir drin. Der Mensch soll wie ein Fluss sein, nicht wie ein Sumpf. Das kann ich nicht übersetzen. Эй, будь щедрым. Also sei großzügig. На положительные эмоции. Auf positive Emotionen. И поэтому, когда прославление, wow. Deswegen, wenn der Lobpreis anfängt, dann musst du wow sagen. Двигать руками, und ногами. Man soll mit allem bewegen, mit deinen allen Gliedern. Эй, у тебя жизнь внутри. Hey, du hast Leben in dir. Иногда впечатление, что я парализованный такой. Also manchmal hat man so ein Gefühl, dass der Mensch so paralysiert ist, so gelähmt. Okay. Amen. Amen. Все. Und jetzt sitzt er und das ist gut so. 30 Minuten. 30 Minuten. Okay, 40. 40 Minuten. Pastor, okay, Pastor, kommt zum Schluss langsam. Jetzt ist genug schon langsam. Amen. Ich muss jetzt noch ein Münze noch reinlegen. Ведро. Oh, komm her mit eurem Eimer. Okay, все, спасибо, okay, danke, ich gehe nach Hause. Also, bis zum nächsten Sonntag. Vai, ребята. Эй, это что, это христиане? Was ist das? Ist das ein Christ? Nein, die sollen irgendwo in ein Altenheim gehen. Amen. Halleluja. Оживи. Werde lebendig. Стань спящий, воскресни из мертвых. Also werde wach und steh auf. Steh auf aus den Toten. Amen. Воскресни. Steh auf. И когда проходит ведерочка, а у тебя нет проблем достать что-то не тяжелое, легкое. Und wenn ein Eimer an dir vorbeigeht, dann hast du kein Problem, was reinzutun. Да, не тяжелое. Also nichts Schweres. Не металл свой, пожалуйста. Also kein Metall, bitte. Okay, бери там что-то полегче. Also хорошо. Nimm irgendwas Leichteres. И то, что достойно Господа. Also das, was Gott würdig ist. И говорят христиане, ну, пастор, я уже устал тупо исповедовать, что у меня будет финансовый успех. Und manche sagen, hey, Pastor, ich habe schon ich bin mir schon so leid, ständig zu verkündigen, dass что будет процветание у меня. Dass bei mir ein Gedeihen kommt, also dass ich Fortschritt habe in meinem Leben, dass eine Heilung bei mir kommt, dass plötzlich ein Mann auf der Schwelle steht. Ich bin schon so müde, das zu verkünden. Aber Jesus hat nicht gesagt, wenn du das jedes Mal das bekennen wirst, dann wirst du das auch bekommen. Nein. У наших знакомых есть попугай. Also bei unseren Bekannten gibt es einen Papagei. Okay. И он умеет говорить. Und er kann sprechen. Он говорит: Иисус Господь! Er sagt: Jesus ist der Herr. Благодать! Gnade! Как? Повтори, пожалуйста. Gnade! Нет, это не попугай. Wer ist das dann? Okay. Иисус Господь! Он так вот поет. Der Herr, der Herr. Jesus ist der Herr. So? So ist besser, ja. Он умеет реально говорить эти слова. Und er kann wirklich diese Wörter aussprechen. Это тупое исповедание, я называю. Как тупое? Das ist so ein stumpfes Reden. Если бы он это исповедовал от сердца, то он был бы уже рожден свыше. Also wenn er das wirklich aus dem Herzen bekennt hat oder verkündigt hätte, dann wäre er schon längst vom Neuen geboren. Да, а так он свою благодать получает только от хозяина. Und so bekommt er seine Gnade nur von seinem Herrn. Это ему дает кушать. Der ihm zum Fressen gibt. Нужно познать. Man muss es erkennen. А не просто исповедовать. Und nicht nur einfach verkündigen. Oh, у меня будет благословение. Ich werde Segen haben, Heilung haben. Oh, ich werde geheilt werden. Nein. Тебе надо познать. Du musst es erkennen. Познай Господа. Du musst den Herrn kennenlernen und erkennen. Бог говорит: испытайте меня. Und Gott sagt: prüft mich. Как это классно. Бог говорит: испытай меня. Das ist so toll, wenn Gott sagt: prüf mich. Бог говорит сам. Stell dir vor, Gott selbst sagt es zu dir. Иди, испытай меня. Und sagt: komm und prüfe mich. Потрогай. Spür mich mal. Принесите все десятины в мой дом. Bringt alle eure Zehnten in mein Haus. И испытайте меня. Und prüft mich. Договор? Es ist eine Vereinbarung. Я говорю: Бог договор. Und ich sage: Gott, es ist eine Vereinbarung. Это говорится в Библии. Davon wird in der Bibel gesprochen. Это истина. Das ist die Wahrheit. Принеси, говорит, все свои десятины. Er sagt: bringt alle eure Zehnten. Ни одну, вторую, третью, пятую, шестую не приноси. Nicht nur den 2, 3, 5, 6, 7%. Все. Sondern komplette 10. Okay. А я принес одну десятину, Господи, ты ничего не дал. Ты принес одну. Also ich habe nur einmal Zehnten gebracht. Да, а ты, Господь, ничего не дал. Und du, Herr, hast mir nichts gegeben. Конечно. Natürlich. Написано: все десятины неси. Denn er steht geschrieben: du sollst alle deine Zehnten bringen. Все десятины неси. И испытайте меня. Und prüft mich bitte. И я говорю: Бог, я щедрый. Und Gott sagt: ich bin großzügig. Я не экономлю. Ich bin nicht sparsam. Да. Эй, Бог, он вообще-то расточительный Бог. Und eigentlich ist unser Gott sehr verschwenderisch. Он такой просто даже удивительно. Und das ist sehr. Зачем, Господи, так много звезд? Извини. Entschuldigung, meine Nase läuft. Also, unser Herr ist sehr, sehr verschwenderisch, er ist sehr großzügig. Und dann manchmal fragst du dich, warum so viele Sterne haben wir im Himmel? Du hättest uns nur bloß die Sonne und den Mond geben können. Also zwei Laternen. Und das reicht uns. Aber wieso hast du Milliarden von Sternen geschaffen? Oder Fische, es sind Milliarden von Fischen, die dort sind. Die sind alle irgendwie so farblich und unterschiedlich. И никто, главное, их не видит вообще. Und das Wichtigste, keiner sieht sie. Никому они не нужны. Und keiner braucht sie. Мне не нужны, тебе не нужны. Also ich brauche sie nicht, vielleicht brauchst du sie. Нам было главное, там, лосося и все, чтобы Für uns ist wichtig, nur einen Lachs zu fangen oder zu essen. Und das reicht auch. А Бог говорит: не, я щедрый. Aber Gott sagt: nein, ich bin großzügig. Это его расточительность. Das ist seine Verschwendung oder seine Großzügigkeit, die er zeigt. Halleluja. А какая выгода жене дарить цветы? Und was hast du für einen Vorteil, wenn du deine Frau Blumen schenkst? Нет выгоды, абсолютно. Es gibt absolut keinen Vorteil davon. Через три дня она их сама выкинет. In 3 Tagen wird sie selbst die wegschmeißen. Что за расточительство, правда? Was für eine Verschwendung, nicht wahr? Сердце разрывается аж от заботы, вообще. Also so viel Geld einfach so verschwenden für diesen Blumenstrauß, Правда? Da kriegst du richtig Herzschmerzen Absolutно. Davon. Вообще, ужас. Überhaupt. Иуда такой был, он увидел, что сделала одна женщина. Und Judah war auch so, der hat gesehen, was eine Frau gemacht hat. Что она творит? Und dann fragt er sich, was tut sie? Ужас. Das ist absolut Katastrophe. Она свой флакон с духами. Sie hat ihr Parfümfläschchen. просто на ноги Иисуса. Salböl, die hat das einfach nur so auf вот die Füße вот, von Jesus einfach nur alles ausgeschüttet. Все вылила. Also sie hat alles ausgeschüttet. И он написано, он возмущенный такой. Und er stand geschrieben, dass er sich empört hat. Что за трата такая? Was für eine Verschwendung. Вообще, как она себе может позволить? Und überhaupt, wie kann sie sich das erlauben? Там бомжи сидят на улице. Dort sitzen arme Leute auf der Нет, Straße. Нет, чтобы бомжам отдать, она тут Anstatt на ноги den Armen zu geben, aber sie schüttet das alles auf Füße von Jesus. Какая трата, помнишь? Was für eine Verschwendung. Kannst Я du dich так, erinnern так an die Geschichte? Люблю этот момент. Aber ich liebe diesen Moment. Иисус говорит, «Эй, отстаньте от нее». Aber Jesus sagt, lass sie in Ruhe. Оставьте ее в покое. Lass sie in Ruhe. Она доброе дело сделала для меня. Sie hat eine gute Sache für mich getan. И вот такие Юды, они есть сегодня. Und solche Judas gibt's heutzutage. Так аккуратненько открыл флакончик. Der tut so ganz akkurat den Parfümflakon aufmachen. Jesus, я тебя люблю. Jesus, ich liebe dich. Я тебя люблю. Ich liebe dich. И такой, одну капельку такой. Und hat so ein kleines Töpfchen. Так. Господи. Oh Herr. Один. Oh, eins. Oh, уже было много. Oh, das war schon ein bisschen zu viel. Oh. Три капельки, все, предел, лимит. Also, drei Tropfen, das ist Limit, und das reicht. Она разбила все. Aber sie hat alles zerbrochen. Kaputt. Und hat alles ausgeschüttet. Alles kaputt. Alles kaputt. Все для Иисуса, и причем на ноги ему sie вообще. Hat alles für Jesus hingegeben und dabei auf seine Füße. Нет, на голову, она на ноги. Wenigstens auf dem Kopf, aber sie hat alles auf die Füße ausgeschüttet. Вот это щедрость. Und das ist die Großzügigkeit. И Иисус в восторге. Und Jesus war voller Freude. Знаете, Иисус шел на крест. Wisst ihr, Jesus ging aufs Kreuz. И он знал что-то. Und er wusste was. Мы сейчас сперва совершим наше пожертвование десятины. Also zuerst werden wir jetzt unser Zehnten abgeben. И потом будем совершать преломление хлеба. Und dann kommen wir zum Abendmahl. Будет вечеря. Und dann haben wir. Давай мы закроем свои глаза. Lass uns erst einmal die Augen schließen.